Abschnitt 1 aus Mümmelmann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Mümmelmann von Hermann Löns. Mümmelmann. Sie zogen aus, bis an die Zähne bewaffnet. An die 3000, an die 300, an die 30, schrecklich anzusehen in ihrem Kriegsschmucke. Unten steckten sie in langen Stiefeln, oben in kühnen Hüten. Um ihre Unterleiber schlotterten oder strammten sich raue Jacken, deren Taschen reichlich mit Nikotinspargeln gespickt waren. An der Seite hing ein Ränzlein, strotzend von braunen, grünen, roten oder gelben Hülsen, enthaltend das scharfe Pulver, ferner eine Flasche, bergend das nicht minder scharfe Visierwasser und diverse Pakete, worin die kurzgehackten, sterblichen Überreste toter Schweine und Kühe waren. Vor dem Magen trugen sie Müffchen, um die Handgelenke gestrickte Stulpen und auf dem Rücken Donnerrohre aller Konstruktionen und jeglichen Kalibers. Sie erfüllten das Bahnhofsvestibül mit lauten Stimmen, den Perron mit schallenden Schritten, drei Coupés mit Zigarrendampf und die Schaffner mit Grausen, denn jeder Dritte zog ein erwachsenes Exemplar von Canis Familiaris hinter sich her und verlangte Platz dafür nächst sich. Während der Fahrt nickten die einen, die abends vorher allzu lange beim geisteserfrischenden Männerskat und beim seelenerhebenden Bitterbier gesessen hatten, noch etwas nach, die edlen, etwas gedunsenen Züge auf die Mündungen der Flinten stützend. Andere hatten des Teufels Gebetbuch in der Hand, schielten sich in die Karten und nahmen sich das mehr oder minder redlich erworbene Kleingeld ab. Die Dritten sprachen Latein. Der Dicke mit den apoplektischen Kulpsaugen erzählte mit einer Stimme, die die Fensterscheiben zum Klirren brachte, er habe gestern auf 80 Schritt einen Krumen geschossen, wie gerädert sei der im Dampf geblieben, alle Knochen gebrochen. Und dann zeigte er seine Flinte herum, alle guckten hinein und taten, als glaubten sie es, und jeder sah sein Gegenüber mit einem Blick an, der da sagte, dass er es durchaus nicht glaube. Sie sprachen eine fremde Sprache, die kein vernünftiger Mensch verstand, redeten von Rammlern und Satzhasen, Schweiß und Wolle, Löffeln und Blumen, Läufen und Gescheide, Kesseln und Suchen, Stokeln und Strecke, meinten aber immer ganz was anderes. So fuhren sie dahin durch die weiße morgendliche Winterlandschaft, auf die die aus dem Bett kriechende Sonne einen schwachen Rosenschimmer warf. Dieser Rosenschimmer traf auch in der Feldmark der Knubbendorf die Nase eines alten Rammlers, der langsam und hochläufig über die Landstraße hinkte, Hanrich Mümmelmann genannt in seiner Sippe. Er machte einen Kegel, putzte sich ein Flöckchen Schnee aus dem Schnurrbart mit der rauen Bürste seines Vorderlaufes und überlegte, ob er noch nach der reichlich geästen Roggensaat etwas Rinde von den jungen Apfelbäumen in den Gärten von Knubbendorf zu sich nehmen solle, oder ob es bekömmlicher sei, einige vorjährige Brommelbeerblätter zu genießen, denn er fühlte einen Druck im Magen. Da teilte ihm derjenige Teil seines Körpers, mit dem er auf einem plattgefahrenen goldgelben Apfel saß, der nicht von den Hesperiden, sondern von dem edlen Rosse stammte, mit, dass sich ein Wagen nähere. Er drehte sich um, spitzte die schwarztimpigen Löffel und sagte sich dann in seinem lieben Gemüte, dass das weder die Post sei, die führe schneller, noch der Molkereiwagen, der führe langsamer. Ein Marktwagen sei es auch nicht, der käme schon bei nachtschlafender Zeit. Item sei es etwas Ungewohntes, und das Ungewohnte sei stets unbekömmlich. Er hoppelte bis an den Graben, setzte sich trotz seiner drei Läufe über die hohe Schneewehe und hoppelte den Park entlang. Auf dem großen Schlehbusch saß der Neuntöter. Den fragte er, ob er nicht sehe, was da die Straße entlang komme, seine Augen hätten nachgelassen. Der Bürger sagte ihm, dass es Jäger und Hunde wären und flog nach der Dieme, denn da hatte er eine Maus gesehen. Mümmelmann kratzte sich bedenklich hinter den Löffeln und hoppelte weiter, bis an den großen Stein, der an der Sandkuhle lag. Dort klopfte er dreimal mit dem linken Hinterlauf. Er hatte nur den einen, den rechten fraßen nach der vorjährigen Treibjagd die Nebelkrähen. Auf sein Klopfen tauchten hinter einem dürren Kamillenbusch zwei sauber gekämmte Löffel auf. Sie gehörten Gesche Wittblaume. »N Tag, Gesche«, knurrte Mümmelmann, »wann da gegifter Driefjagd? Ich weib Blut noch nicht, wenn sei in Holte driven oder in der Feldmark. Sei der Gfür.« »Er gröcke zu Holte, da kannen säcklich der Bargen«, meinte Gesche. »Adjus, Hanrich«, und damit hoppelte sie von dannen. »Säcket den anderen an«, rief Mümmelmann ihr nach, und Gesche machte einen Kegel, spitzte die Löffel und nickte und hoppelte fort. Mümmelmann traf bei Wege noch Trine Gehlzahn und Jochen Pielstedt und sagte ihnen, dass sie gut täten, die Löffel steif zu halten. Und dann hoppelte er weiter bis nach einer ganz kahlen, hochgelegenen Stelle. Dort lief er eilig hin und her, als habe er etwas verloren, schlug Haken auf Haken und schob sich dann in einen Pott, den er sich scharrte. Eine Stunde mochte er in seinem Lager gelegen haben, da vernahm er ein Geräusch und machte einen Kegel. Da sah er Adje Slapp ureilig daherkommen, Adje, dessen Löffel keinen Halt hatten, weil ihm im vorigen November die Schroten die Knorpel zerschlagen hatten. »Junge«, sagte Adje und verpustete sich, »dat wart lege van dage, de Driver drücket dat holt dör und den schall ekesselt wären.« »Dübel«, sagte Mümmelmann, »de vermuckten Schinners wart von Tag zu Tag heller. Na, willst sehen, wat seck don lässt. Tschüss.« Und damit rückte er sich wieder in seinem Pott zurecht und Adje lief weiter. Noch eine Stunde lag Mümmelmann da und dachte, dass der Mensch doch das böseste Raubzeug sei, trotz Reinke Rottwoss und Grieb Thorheunerdörf, dem Habicht, und dass es Zeit wäre, dass man etwas dagegen täte. Da hörte er von weitem einen Ton, als klopfe da ein riesiger Rammler. Und der wiederholte sich immer wieder. Hanrich Mümmelmann machte sich hoch und äugte nach der Gegend hin, aber seine Lichter trugen soweit nicht. So rückte er wieder zusammen und wartete. Die Sonne brannte ihm warm auf den billigen Balg, der Wind hatte sich gelegt. Das war alles gut und schön soweit, wenn nur die Jäger nicht gewesen wären. Na, sein Testament hatte der Olle schon lange gemacht, er war nun fast 10 Jahre alt und ewig kann man nicht leben. So philosophierte er. Auf einmal spielorte er. Er hörte den Mordschrei der Nebelkrähe. Er machte sich ein ganz klein bisschen höher und seine Seher wurden starr. Über das Feld kam ein Hase in ungleichen Sätzen und über ihm strichen 2 große graue Krähen. Eine stieg immer und strich vorwärts und die andere fuhr herab und stieß nach den Lichtern des armen Hasen. Und arr und erre ging es. Alle Augenblicke wurde der kranke Hase kürzer, dann fuhren beide Krähen auf ihn los. Und dann rappelte er sich wieder auf und machte ein paar Sätze, aber nach wenigen Sätzen wurde er wieder kürzer. Und vom Horizont kam ein schwarzer Punkt und noch einer. Und immer wieder einer. Lauter Krähen, graue und schwarze, und wie eine Wolke von Blut und Tod zog es über den Kranken her. Und jetzt, Mümmelmann schauerte zusammen und legte die Löffel an, denn er wusste, was jetzt kam. Jetzt kam der Graben und das war das Ende. Und da scholl es auch zu ihm heran. O weh, o weh, o weh, o wei mir. Und dann war alles still und nur die Galgenvögel, die sich zankten, hörte man. Nach einem Weilchen vernahm der Alte wieder ein Gepolter und sah die Krähen abstieben. Er richtete sich ein bisschen hoch und sah einen großmächtigen Köter einen kranken Hasen hetzen. Schwer krank, das sah der Alte, war der andere nicht, aber doch so, dass der flüchtige Hund ihn bald zustande hetzen würde. Das war ein guter Kerl, Natz Kleversitter vom Uhlenbrink, dem musste geholfen werden. »Natz«, knurrte Mümmelmann leise, »ex da ab, set die da«. Der kranke Waldhase nahm alle Kraft zusammen, fuhr in das warme Lager und mit einem Hui, eine Schneewolke hinter sich werfend, fegte der alte Feldhase aus dem Pott, schlug ein 30 Haken, dass der Hund ganz verbiestert wurde, sauste dann geradeaus, schlug wieder Haken, machte einen Kegel, nahm wieder das Feld hinter sich, bis dem Hunde die Zunge aus dem Halse hing und er die Jagd aufgab. Mümmelmann äugte ihm nach, lachte, hoppelte bis zum nächsten Brink und rodete sich wieder ein. Seine alten Knochen brauchten Ruhe. Lange dauerte es damit aber nicht, da vernahm er ein Dröhnen und Knirschen. Erst war es nördlich, dann westlich, dann südlich, dann auch im Osten. Er machte sich hoch und sah rundum lauter schwarze Pfähle. Und nach einer Weile ging es Tara, Taratata, und die Pfähle kamen auf ihn zu. Und dann hörte er es knallen, und er sah hier einen aus seiner Sippe über den Schnee rennen, und da einen von den Waldhasen, und da stand einer auf dem Kopf, und hier rollte einer im Dampf. »Dübel«, dachte der Alte, »exitte in den Kessel.« Die schwarzen Pfähle kamen näher. Überall stob der Schnee, prasselten die Schrote, flog der Dampf, knallten die Schüsse. Mümmelmann blieb in seinem Pott und überlegte. »Rechts? Nein, da ging es nicht. Da knallten wenige Schüsse und immer einzeln. Da standen gute Schützen. Links? Da ging es bergab. Das war auch schlecht. Aber geradeaus, da war ein Jäger, der schoss immer beinahe beide Läufe auf einmal, und sein Nachbar, der fuchtelte immer erst lange hin und her, ehe er drückte. Die Schritte kamen näher. Dicht neben Mümmelmann schlug Kunrad Flinkfuß ein Rad, sprang noch einige Todessprünge und färbte den Schnee rot. Weiter rechts machte Dorette Quappbuck ihr Testament, nicht weit davon Lieschen Hoppenskrut. Aber zwischen dem langen Schnellschießer und dem kurzen Fuchtelmeier passierten eben Jochen Pielstedt und Fritze Pattlöpper heil die Schützenlinie. Und da richtete sich der alte Hase steif auf, hoppelte in gerader Linie voran, gerade auf die Lücke zwischen den beiden Schützen zu. Ganz langsam, bis er fast in Schussnähe war. Witschte dann nach links, schlug einen Haken nach rechts, einen nach links, einen nach rechts. Sah noch eben, wie zwei Gewehrläufe in der Luft herumfuhren, wie Schwänze von Kühen, um die die Bremsen sind. Und dann gab er her, was er in sich hatte. Fuhr durch die Lücke, schlug 7 Haken, hörte einen Knall, einen Schrei, einen Fluch. Nähte aus, bis er nichts mehr hörte. Und dann machte er ein Männchen und äugte zurück. Das Jagdhorn erklang. Die Schüsse hörten auf. Die Jäger liefen nach einem Fleck, hoben etwas auf und gingen nach dem Dorfe. Und es war doch erst Mittag. Als sie alle weg waren, hoppelte Mümmelmann nach dem Kessel. Da lag Schweiß, hier wenig Hasenschweiß und da viel Menschenschweiß. Und dem alten Hasen schwoll sein kleines Herz von befriedigter Rachsucht. Nun wollte er gern sterben, er hatte sein Volk gerecht. Nachts um 12 Uhr, als der Vollmond klar am Himmel stand, kamen die Knubbendorfer Hasen auf dem Felde, wo der letzte Kessel gewesen war, zusammen. Mümmelmann rief sie alle der Reihe nach auf. 62 antworteten nicht, 20 waren entschuldigt, sie halten ihre Wunden im Lager. 16 humpelten, sie waren leicht angekratzt. Und als sie alle zusammen waren, da hielt Natz Cleversitte eine Rede und sagte allen, wie Heinrich Mümmelmann ihm das Leben gerettet hatte. Und alle 200 klopften dem guten Kameraden Beifall und rieben ihre Nase an seiner. Und dann machte Jochen Pielstedt ein Männchen und erzählte, dass der Alte vom großen Stein sie alle gerettet habe. Er, Jochen, habe gesehen, dass Mümmelmann sie durch seine Taktik den einen Jäger so deutsch gemacht habe, dass er seinen Nachbar schwer angeflickt habe. »Komm mit, ich will you dat wissen«, so schloss er seine Rede. Reinke Rotwoss, der oben an der Straße unter dem Winde herangeschnürt kam, blieb plötzlich stehen und seine Nüstern schnupperten wohlig, denn die Witterung von 200 Hasen kitzelte sie. Aber dann setzte er sich plötzlich, denn eine wimmelnde, krimmelnde Masse kam über das mondlichte Schneefeld, Hase bei Hase, und jetzt hielten sie an. So etwas hatte Reinke noch nicht erlebt, und er hatte viel mitgemacht. Als aber die 200 Hasen anfingen, mit den Hinterläufen zu klopfen und gespenstischem Kreise herumzutanzen, da kriegte er es mit der Angst. Er machte kehrt und gab Fersengeld, dass ihm die Standarte nur so flog. Als am anderen Tage der Jagdaufseher Nachsuche hielt, da fand er um den roten Fleck, wo der Assessor den Baurat laufkrank schoss, einen Kreis, festgestampft wie eine Tenne. Und er sah, dass das die Hasen gemacht hatten, und er schüttelte den Kopf und machte ein ganz verstörtes Gesicht. Das war die Stelle, wo vorige Nacht die Knubbendorfer Hasensippe Mümmelmann den Heldenhasen nach Hasenweise geehrt hatte. Ende von Abschnitt 1.